بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، die heutigen Verse, die wir uns anschauen möchten, sind die Verse 28 bis 32, inshallah, einschließlich 32. Wo es heißt, dass Allah Folgendes gesagt hat: Die Gläubigen sollen nicht die Ungläubigen anstatt der Gläubigen zu Schutzherren nehmen. Wer das tut, hat überhaupt nichts mit Allah gemeinsam. Es sei denn, dass ihr euch durch dieses Verhalten vor ihnen wirklich schützt. Allah mahnt euch vor sich selbst, oder Allah mahnt euch zur Vorsicht vor sich selbst. Und zu Allah ist der Ausgang. Sag, ob ihr verbergt, was in euren Brüsten ist, oder es offenlegt. Allah weiß es. Er weiß, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, und Allah hat zu allem die Macht. An dem Tag wird jede Seele das, was sie an Gutem getan hat, bereitfinden. Und von dem, was sie an Bösem getan hat, hätte sie gern, wenn zwischen ihr und ihm ein weiter Abstand wäre. Und Allah mahnt euch zur Vorsicht vor sich selbst. Allah ist gnädig zu den Menschen. Sag, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir. So liebt Allah euch und vergibt euch eure Sünden. Allah ist allvergebend und barmherzig. Sag, gehorcht Allah und dem Gesandten, doch wenn sie sich abkehren, so liebt Allah die Ungläubigen nicht. Das sind die heutigen Verse, die wir uns anschauen möchten, bei denen wir Allah subhanahu wa ta'ala darum bitten, dass er uns von den Türen des Verständnisses öffnet, auf dass wir die Verse verstehen und richtig verinnerlichen und sie umsetzen und weitergeben. Nachdem Allah subhanahu wa ta'ala, wir erinnern noch einmal daran, dass die Surat Al-Imran, die dritte Surat des Koran, von der wir immer noch nicht gesagt haben, was Imran überhaupt ist, was Al-Imran überhaupt bedeutet. Das machen wir beim nächsten Mal, inshallah. Denn diese Surah übrigens, wie wir öfter gesagt haben, wurde herabgesandt aufgrund einiger Christen, man sagt 60 an der Zahl, die aus Najran, vom Süden Arabiens, zum Propheten sallallahu alaihi wasallam nach Medina gekommen sind und mit ihm über den Messias alaihi salam diskutieren wollten. Sie wollten mit ihm über Jesus diskutieren, wer Jesus wirklich war. Auf der einen Seite die Christen, die behaupten, er sei Sohn Gottes oder Gott selbst, und auf der anderen Seite der Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der sie zum Islam einlädt und sie dazu auffordert zu glauben, dass Isa einer der Gesandten Gottes ist und ein Mensch, nicht mehr und nicht weniger. Allah subhanahu wa ta'ala hat viele Verse abgesandt, die beweisen, dass er derjenige ist, der der Anbetung würdig ist und niemand sonst, weder Jesus alaihi salam noch jemand anderes. Und jetzt allerdings, nachdem sie auch gerufen worden sind, wie wir im letzten Mal gesehen haben, zum 23. Vers hatten wir gesehen, dass Allah gesagt hat, siehst du nicht jene, denen ein Teil der Schrift gegeben wurde, sie werden zum Buch Allahs aufgefordert, damit es zwischen ihnen richte. Dieses Buch, sie wurden dazu aufgefordert, damit ihr eigenes Buch entscheidet, wer die Wahrheit spricht, Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder die Christen. Und ihre Bücher, trotz der Verfälschung, die es beinhaltet, sind trotzdem noch mit einigen Wahrheiten gefüllt. Und sie haben sogar abgelehnt, ihr eigenes Buch zum Richter zu bestimmen. Und das weist darauf hin, dass sie nicht die Wahrheit wissen oder akzeptieren wollen, sondern dass sie nur dem folgen wollen, was ihre Väter ihnen beigebracht haben oder ihre Vorfahren oder ihre Gelehrten. Und nachdem sie abgelehnt haben, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, kommt jetzt eine Lossprechung. Später kommt noch etwas Schlimmeres als das, aber jetzt kommt eine Lossprechung. Jemand, der ein Glaubensverweigerer ist, den Glauben nicht annehmen will, obwohl er weiß, dass es die Wahrheit ist, und wir versetzen uns auch in die Lage und wissen, dass diese Christen, die gekommen sind, waren nicht irgendwelche Christen, sondern sie waren gelehrte Christen. Gelehrte Christen waren dies. So wussten sie, was in ihren Schriften drin steht, und sie wussten von einem Kommen eines Propheten und so weiter und so fort. Und diese Glaubensverweigerer, wer nicht will, braucht nicht glauben, aber wir Gläubigen haben dann von den Ungläubigen einen bestimmten Standpunkt. Und den verdeutlicht uns Allah subhanahu wa ta'ala und sagt, die Gläubigen sollen nicht die Ungläubigen anstatt der Gläubigen zu Schutzherren nehmen. Und wenn ich, hier steht das Wort Schutzherren auf Arabisch Awliya, und das werden wir inshallah noch genauer erläutern. Awliya ist der Plural von Wali. Awliya ist der Plural von Wali. Und die Gläubigen dürfen die Ungläubigen nicht anstatt der Gläubigen zu Awliya nehmen. Und Allah subhanahu wa ta'ala warnt uns davor. Und das heißt, Schutzherren nehmen unter anderem bei ihnen Hilfe suchen, um sie zu mögen oder gegen die Muslime zu unterstützen. Das werden wir gleich noch deutlicher anschauen. Denn wer so etwas tut, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, hat überhaupt nichts mit Allah gemeinsam. Wer so etwas tut, hat mit Allah oder mit Allahs Schutz überhaupt nichts gemeinsam. Es sei denn, dass ihr euch durch dieses Verhalten vor ihnen wirklich schützt. Also es gibt eine Ausnahme, in der man so etwas tun darf. Einen Kafir zum Wali nehmen. Allah mahnt euch zur Vorsicht vor sich selbst und zu Allah ist der Ausgang. Dieser Vers ist unter anderem ein Beweis dafür, dass ein Kafir niemals eine Position einnimmt über einen Muslim und über ihn bestimmen darf. Und deswegen auch bei der Heirat gibt es keinen Kafir als Wali, der ein Wali ist für eine muslimische Frau. Wenn eine muslimische Frau, eine Frau muslimisch geworden ist und ihre ganze Familie ist noch ungläubig, dann wird niemals ihr Vater ihr Wali sein, weil er ungläubig ist. Und dies, weil eben Allah subhanahu wa ta'ala niemals einem Ungläubigen eine höhere Position schenkt als einem Gläubigen. Oder so muss es sein. Und daran hat man sich zu halten. Und wer so etwas tut, hat überhaupt nichts mit Allah subhanahu wa ta'ala gemeinsam. Warum nicht? Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat uns klar gemacht im Koran auf der Seite 545, dass die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala sich nicht vereinbaren lässt mit der Liebe zu einem ungläubigen Menschen. Also die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala und zu denjenigen, die Allah lieben und die an ihn glauben und ihn gehorchen, lässt sich nicht vereinbaren mit der Liebe zu jemandem, der Allah subhanahu wa ta'ala ein Feind ist oder und Allah subhanahu wa ta'ala ein Widersacher ist und Allah subhanahu wa ta'ala leugnet oder ihn der Lüge bezichtigt oder ihn beschimpft oder einfach ihm gegenüber ungläubig ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat al-Mujadala, Surah 58 im letzten Vers, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, du findest keine Leute, die an Allah und den jüngsten Tag glauben, du findest keine Leute, die an Allah und den jüngsten Tag glauben und denjenigen Zuneigung bezeigen, die Allah und seinem Gesandten zuwiderhandeln. Auch wenn diese ihre Väter wären, oder ihre Söhne, oder ihre Brüder, oder ihre Sippenmitglieder. Jene, in ihre Herzen hat er den Glauben geschrieben und sie mit Geist von sich gestärkt. Also das noch einmal zu verinnerlichen. Du findest keine Leute, die an Allah und den jüngsten Tag glauben, also Muslime, und denjenigen Zuneigung bezeigen, die Allah und seinem Gesandten zuwiderhandeln, also ungehorsame Menschen. Die größte Ungehorsamkeit ist der Kufr. Auch wenn diese ihre Väter wären oder ihre Söhne oder ihre Brüder oder ihre Sippenmitglieder. Und diese Menschen, die so etwas tun, jene in ihre Herzen hat er den Glauben geschrieben und sie mit Geist von sich gestärkt. Wer also in sich findet, Abscheu findet gegenüber jedem, der Allah subhanahu wa ta'ala leugnet und ihm zuwiderhandelt, auch einem Sünder gegenüber seinen Handlungen Abscheu empfindet, dieser Mensch kann sicher sein, dass er Glauben in seinem Herzen hat. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, diesen hat er den Glauben geschrieben. Für die hat er den Glauben in ihren Herzen geschrieben. Die Gläubigen sollen nicht die Ungläubigen statt der Gläubigen zu Schutzherren nehmen oder zu Auliya nehmen. Was bedeutet das? Das bedeutet einige Sachen. Wir wollen einige Fälle jetzt betrachten, weil Allah subhanahu wa ta'ala uns auch eine Ausnahme gemacht hat. Er hat auch gesagt, es sei denn, dass ihr euch durch dieses Verhalten vor ihnen wirklich schützt. Also gibt es Fälle, in denen man einen Kafir zum Wali nehmen darf oder einen Fall und eine Fälle, in denen man es nicht darf. Das sind die meisten Fälle oder alle Fälle, bis auf diesen einzelnen. Und zwar, Wali ist erstmal jemand, bei dem man zum Beispiel Hilfe sucht. Und jemand, den man liebt, jemand, den man mag, oder jemanden, den man unterstützt gegen die Muslime. All diese Formen von Wilaya oder all diese Formen von Wali ist absolut verboten. Ist absolut verboten und ein Zeichen des Unglaubens. Es ist also verboten, einen Ungläubigen zu lieben oder einen Ungläubigen zu mögen. Oder einen Ungläubigen zum Freunde zu nehmen. Und manche Leute, sie, wer ist es, sagen, warum nicht zu Freunden nehmen, und in manchen Übersetzungen findet man, dass man die Ungläubigen nicht zu Freunden nehmen darf. Natürlich, die Übersetzung ist falsch, mit Freunde zu übersetzen, weil Wali ist nicht Freund, und Wali ist noch mehr als das. Aber wir haben andere Beweise aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der er gesagt hat, لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. Das heißt, nimm nur einen gläubigen Menschen zum Freund und lass dein Essen oder lass deine Speise nur einen Gottesfürchtigen essen. Lass deine Speise nur ein Gottesfürchtiger essen. Der Hadith ist bei Tirmidhi und Abu Dawud in Al-Jami' und der Hadith ist Hasan. Und ebenso hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam davor gewarnt, wenn man einen Freund zum Freunde nimmt, denn wenn man einen ungläubigen Menschen zum Freunde nimmt, denn der Mensch nimmt die Gewohnheiten, die Eigenschaften seines Freundes an, und das merkt man selbst an sich, dass man seinem Vater nachahmt, dass man seiner Mutter nachahmt, dass man seinem Freund nachahmt. Manchmal sogar in der Art und Weise, wie man läuft, merkt man an sich, wenn man sich deutlich mal beobachtet, merkt man, dass man Sachen annimmt, Art und Weise zu reden, Art und Weise zu lachen, Art und Weise zu essen, Art und Weise zu denken, wie diejenigen sind, die in seinem Umfeld, die sich in einem Umfeld von einem selbst befinden. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch, Ar-Rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalid. Der Mensch befindet sich auf der Religion oder auf der Lebensweise seines innigsten Freundes. Deswegen soll ein jeder von euch darauf achten, wen er zum innigsten Freund nimmt. Und der Hadith ist Hasan bei Abu Dawud und bei Tirmidhi. Und aber Wali ist noch mehr als das. Also Wali umfasst noch mehr als das. Und ich meine, das ist ja klar, wie kann ich jemanden mögen, der Allah subhanahu wa ta'ala zuwiderhandelt. Und diese Sachen, die erwähnt worden sind, und ich werde noch mehr als das erwähnen, widerspricht nicht anderen Versen oder anderen Sachen aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sondern man muss, also manche Leute, wenn sie einen Vers sehen, zum Beispiel, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, und spricht zu den Menschen Gutes, dann denken sie, es ist ein Widerspruch zu dem, dass man seinen Feind hasst. Okay? Das eine widerspricht dem anderen überhaupt nicht. Das eine widerspricht dem anderen überhaupt nicht. Das sind zwei verschiedene Sachen. Ich muss, wenn ich zum Beispiel, wenn meine Eltern ungläubig sind, dann kann ich ihnen ihre Rechte geben, aber das, was in meinem Herzen ist, das kann niemand bestimmen. Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der die Herzen wendet, wie er will. Und wie kann man jemanden mögen, oder den Unglauben an einem Ungläubigen mögen? Was man an einem Menschen teilweise mag, ist andere Eigenschaften, die er hat. Und deswegen widerspricht es nicht, dass man gegenüber seinen Eltern gütig ist und tut, was sie von einem verlangen, solange eben, und das widerspricht nicht der Tatsache, dass man den Ungläubigen nicht mag, den Ungläubigen an sich nicht mag, und dass man sich für ihn wünscht, dass er gläubig wird. Deswegen gehorcht man ja auch seinen Eltern, nur solange sie einem nicht etwas befehlen, was verboten ist. Und genauso wie einem Amir oder einem Regierenden und so weiter und so fort, gehorcht man nur, solange er nichts befehlt, was verboten ist. Und ebenso sagte Allah subhanahu wa ta'ala auch betonend diese Thematik Al-Wala und Al-Bara. Al-Wala ist eben, wen man zum Wali nimmt und wen nicht. Und Al-Bara, von dem man sich losspricht. Leute, von denen man sich losspricht und los sagt. Sagte Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhal ladhina amanu, Surat al-Mumtahina, Ya ayyuhal ladhina amanu, La tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. O die ihr glaubt, nehmt nicht meinen Feind und euren Feind zu awliya. Und was erlaubt ist, oder sagen wir erstmal, was verboten ist. Verboten ist zum Beispiel, dass man zufrieden ist mit ihrem Kufr, dass man zufrieden ist mit ihrem Unglauben, oder dass man sie unterstützt im Kampf gegen die Muslime, indem man zum Beispiel ihre Waffen herstellt oder sie mit Waffen versorgt. All dies sind Sachen, die hinweisen auf den großen Kufr, hinweisen. Oder dass man in ihren Armeen mitkämpft. Oder dass man, wenn man eine Meinungsverschiedenheit hat mit einem anderen Menschen, ihre Gesetze zum Richter zwischen einem Muslim macht und einem anderen. Und dies ist auch ein Hinweis auf den Kufr, wie Allah subhanahu wa ta'ala in Surah An-Nisa angesprochen hat und gesagt hat, siehst du nicht jene oder hast du nicht über jene nachgedacht, die behaupten, dass sie gläubig sind oder behaupten, dass sie an das glauben, was zu dir herabgesandt worden ist und was vor dir herabgesandt worden ist. Und sie wollen aber die ungläubigen Gesetze zu ihrem Richter machen, zwischen ihnen selbst und den anderen. Das ist die Bedeutung des Verses. Was nicht im Widerspruch zu dem steht, dass man einen Kafir zum Wali nimmt, ist zum Beispiel, dass man Handel mit ihnen treibt, dass man Geschenke sogar austauscht. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat uns nicht verboten, dass wir gütig sind gegenüber diejenigen, die uns nicht bekämpfen und diejenigen, die uns nicht aus unseren Häusern vertreiben wollen. Dass wir ihnen gegenüber gütig sind. Und dazu gehört das Geschenke austauschen. Oder dass man mit ihnen zusammenarbeitet. Oder dass man mit ihnen zusammen lernt. All dies ist nicht problematisch. Allerdings, was verboten ist, dass man ohne gesetzlichen Grund mit ihnen seine Zeit verbringt. Also einfach, dass man mit ihnen einfach isst oder trinkt oder spielt oder überhaupt oder die Zeit verbringt und genießt, ohne einen gesetzlichen Grund zu haben. Also irgendeinen Hintergrund zu haben. Der mindeste Hintergrund ist, dass man diesen Menschen zeigen möchte, was der Islam ist und dass man ihnen das gut vorlebt, damit er eines Tages entweder Muslim wird oder zumindest, dass er kein Argument gegen einen mehr hat, weil man den Islam ihm richtig präsentiert hat. Deswegen einfach ohne Grund zeitlos oder grundlos mit ihnen seine Zeit zu verbringen, ist nicht das, was einem Muslim gebührt, weil der Muslim ist sich bewusst der Tatsache, dass seine Zeit irgendwann mal zu Ende sein wird. Und wenn man sich jetzt bewusst machen würde, würde man sterben und man würde zurückblicken auf die Zeit, die man verschwendet hat, dann wäre dies eine enorme Anzahl von Tagen, die da zusammenkommen würden. Und man würde es nur bereuen. Und wenn man sich dieser Sache schon bewusst ist, dass der Tod eines Tages wirklich kommen wird, dann kann man jetzt schon damit anfangen, dass man seine Zeit nicht verschwendet. Weder mit Sünden noch mit Schlimmeren als das. Und Allah weiß am besten Bescheid. Umso gewaltiger ist es, dass Allah subhanahu wa ta'ala am Ende dieses Verses gesagt hat, Allah mahnt euch zur Vorsicht vor sich selbst. Denn dies, soweit ich weiß, ist nur in zwei Versen, hat Allah subhanahu wa ta'ala so erwähnt, auf die Art und Weise. Und zwar in dem 28. Vers und auch in dem in dem 30. Vers, den wir auch noch anschauen werden, inshallah. Allah mahnt euch zur Vorsicht vor sich selbst. Also Allah mahnt uns vor sich, vor ihm, Allah subhanahu wa ta'ala. Der Fall, den Allah uns erlaubt hat, er sagt, es sei denn, also er sagt, die Gläubigen sollen nicht die Ungläubigen anstatt der Gläubigen zu Schutzherren nehmen. Und übrigens, das widerspricht auch nicht, wie ich gesagt habe, das widerspricht nicht der Tatsache, dass ein Muslim zum Beispiel eine nicht-muslimische Frau, eine Jüdin oder Christin heiraten darf. Das widerspricht auch nicht. Denn das ist eine Sache, die Allah uns erlaubt hat. Und es gibt keinen Widerspruch zwischen den Versen Allahs, sondern das eine gilt für alle Ungläubigen und davon hat Allah subhanahu wa ta'ala einige Sachen uns erlaubt. Aber trotzdem, kein Mensch liebt seine christliche Ehefrau aufgrund ihres Unglaubens. Das wäre eine große Form des Kufr, sondern er liebt sie aufgrund von anderen Eigenschaften. Der einzige Fall, den Allah uns erlaubt hat, er sagt, wer das tut, also einen Kafir zum Wali nimmt, hat überhaupt nichts mit Allah gemeinsam. Es sei denn, dass ihr euch durch dieses Verhalten vor ihnen wirklich schützt. Illa an tattaqu minhum tuqah. Und in der Qira'a von Ya'qub, illa an tattaqu minhum taqiyah. Was Gajib bedeutet, dass man sich vor ihnen schützt. Und zwar hat Allah subhanahu wa ta'ala darauf hingewiesen im Koran. Er sagte, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Schlagen wir mal auf Seite 279. In Surah An-Nahl sagt Allah subhanahu wa ta'ala im 106. Vers, wer Allah verleugnet, nachdem er den Glauben angenommen hatte, außer demjenigen, der gezwungen wird, während sein Herz im Glauben Ruhe gefunden hat. Doch wer aber seine Brust dem Unglauben auftut, über diejenigen kommt Zorn von Allah und für sie wird es gewaltige Strafe geben. Und das ist bekannt, die Geschichte von Ammar radiallahu anhu arda, der gequält worden ist. Und als der Prophet zu ihm vorbeigegangen ist, hat er sogar zu ihm gesagt, O Ammar, sag doch das oder tu doch das, was sie von dir verlangen. Und sie haben natürlich verlangt, dass sie den Propheten, dass er den Propheten beleidigen soll und andere Sachen, die einen natürlich klar und deutlich aus der Religion rausbringen. Aber nachdem Ammar radiallahu anhu dies getan hat, in einer Zwangslage gewesen ist, darura, sie hätten ihn sonst umgebracht, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam es ihm erlaubt. Und deswegen hat Allah gesagt, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, außer demjenigen, der gezwungen wird, während sein Herz im Glauben Ruhe gefunden hat. Also der Glaube ist fest gepflanzt im Herzen. Wenn man dann eine Äußerung macht, die Kufr ist, während man aber gezwungen ist, es zu sagen, weil man sonst sterben würde, dann hat Allah subhanahu wa ta'ala das für einen Menschen erlaubt. Und ebenso, wenn man sich aufhalten würde unter den ungläubigen Menschen und Angst vor ihnen hätte, dass sie einem etwas antun oder ähnliches, dann darf man Sachen tun oder sagen, die eigentlich im Islam absolut verboten sind, damit man einfach seine Seele rettet. Und das hat Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Fall erlaubt. Deswegen sagte er, es sei denn, dass ihr euch durch dieses Verhalten vor ihnen wirklich schützt. Also um euch zu schützen. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns also erlaubt, dass wir so etwas tun aber eben nicht, was ich vorhin gesagt habe, was die Dinge, die erlaubt sind, dass man zum Beispiel mit ihnen handelt, dass man zum Beispiel mit ihnen Geschenke austauscht, all diese Sachen sind erlaubt, allerdings nicht auf Kosten der Religion. All diese Sachen sind erlaubt, allerdings nicht auf Kosten der Religion. Manche Leute gehen zu weit und im schlimmsten Fall sogar schieben sie das Gebet hinaus oder ähnliches, nur weil sie sagen, nicht damit der andere denkt, ich lasse ihn jetzt alleine oder irgendetwas, oder nicht, dass mein Freund denkt, dass ich jetzt weggegangen, was weiß ich auch, irgendwas. All diese Sachen sind natürlich absolut verboten, dass man aufgrund eines ungläubigen Menschen aus Da'wa-Zwecken oder so etwas Verbotenes tut, das gibt es gar nicht. Und das gibt viele Menschen, die sagen zum Beispiel, meinetwegen, kleide dich anständig. Ja. Sie meinen natürlich damit, dass man also schick angezogen ist, wie man das heutzutage versteht, auch wenn es gegen das verstoßt, was der Prophet gesagt hat. Oder sie sagen, pflege dich, und sie meinen mit pflege dich anständig, das rasier dich schön, ja, und all diese Sachen, damit eben die anderen nicht abgeschreckt werden, was weiß ich alles, für Gründe, was es da gibt. Und all diese Sachen, natürlich, es kann niemals sein, dass eine Sunnah oder eine Pflicht im Islam der Da'wah im Weg steht. Das gibt's überhaupt nicht. Und auch was ich einmal gehört habe, ein Bruder hat, mashallah, einen sehr, sehr schönen großen Bart gehabt. Und da hat ein anderer ihm empfohlen, dass er ihn doch kürzen soll. Mit der Begründung, wenn er der Bart zu lang ist, dann wird er nicht so gut den Islam präsentieren können und nicht so gut mit den Nicht-Muslimen reden können. Und sie würden dadurch abgeschreckt werden und so weiter und so fort. Und die grundsätzliche Haltung ist ganz einfach. Also es kann nicht sein, dass eine Sache, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam angeordnet hat oder gemacht hat, dass das etwas Schlechtes ist. Das geht gar nicht. Und wenn wir schon glauben, dass er der beste Da'ia gewesen ist, der Beste ist, der zum Wege Allahs aufgerufen hat, dann kann man ihn in allem zum Vorbild nehmen. In allem. Tayyib, Allah mahnt euch zur Vorsicht vor sich selbst, und zu Allah ist der Ausgang. Und hier ist wieder einer von den beiden wichtigsten oder die beiden wichtigsten Glaubenspfeiler, der sechs Glaubenspfeiler erwähnt. Wir kennen die sechs Glaubenspfeiler alle. Al-Imanu Billah, der Glaube an Allah, und Malaikatihi, und seine Engel, und Kutubihi, und seine Bücher, und Rusulihi, und seine Gesandten, und an den jüngsten Tag, und auch an das Schicksal, das Gute und das Schlechte davon, oder an die göttliche Vorherbestimmung, das Gute und Schlechte davon. Und hier sagt Allah subhanahu wa ta'ala noch einmal, Allah mahnt euch vor sich, so Vorsicht vor sich selbst, das ist der Glaube an Allah, und zu Allah ist der Ausgang, das ist der jüngste Tag. Und deswegen findet man in vielen Hadithen, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, wer an Allah glaubt und an den jüngsten Tag, der soll zum Beispiel nur Gutes reden oder schweigen oder vieles anderes auch. Denn das ist, worauf der letztendlich alles andere aufgebaut ist. All dies bringt gar nichts, das zu erwähnen. All dies, was wir gesagt haben und was wir an Versen und an Hadithen erwähnen, bringt überhaupt nichts, wenn man nicht an Allah glaubt oder wenn man nicht glaubt, dass man zu ihm zurückkehren wird. Denn die einige der Mushrikin, sie haben es auch an Allah subhanahu wa ta'ala geglaubt, aber sie haben nicht an die Rückkehr zu ihm geglaubt und auch nicht daran geglaubt, dass er ein einziger Gott ist. Insofern hat ihnen ihr Glaube an Allah nichts gebracht. Und zu Allah ist der Ausgang. Sag, ob ihr verbergt, was in euren Brüsten ist oder es offenlegt, Allah weiß es. Er weiß, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Und Allah hat zu allem die Macht. Tayyib, diese Aussage jetzt, dass Allah subhanahu wa ta'ala weiß, was wir in unseren Brüsten verbergen, was wir offenlegen, diese Aussage hat Allah subhanahu wa ta'ala mehr als einmal im Koran gemacht. Aber wie ich gesagt habe, jedes Mal, wenn es vorkommt, ist es so, als würde Allah subhanahu wa ta'ala etwas Bestimmtes betonen wollen. Und hier das Gleiche. Hier hat er die ganze Zeit geredet, oder im Vers vor hat er geredet, subhanahu wa ta'ala, von Al-Wala und Al-Bara. Wie ich gesagt habe, Al-Wala, wen man zum Wali nehmen darf und wen nicht. Und Al-Bara, von wem man sich lossprechen muss. Und übrigens, damit ich es nicht vergesse, wir haben in der Geschichte von Ibrahim a.s. eines der besten Beispiele für Al-Wala und Al-Bara. Ibrahim a.s. Allah subhanahu wa ta'ala sagte zu ihm, لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. Ihr habt in Abraham und in denjenigen, die mit ihm waren, ein schönes Beispiel. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. Als sie sagten, wir sprechen uns los von euch selbst und von dem, was ihr anstatt Allahs anbetet. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. Wir sind euch gegenüber ungläubig oder dem gegenüber, was ihr anbetet, ungläubig. Und die Feindschaft zwischen uns und euch hat angefangen und dauert ewig an. Die Feindschaft zwischen uns und euch dauert ewig an, حتى تؤمنوا بالله وحده, bis ihr an Allah ganz allein glaubt. Bis ihr an Allah ganz allein glaubt. Und das ist eine wunderbares Beispiel von Ibrahim a.s. Und wem hat er unter anderem auch in diesem Vers seine Feindschaft erklärt? Seinem eigenen Vater. Seinem eigenen Vater, der auch ein Götzendiener war und der bis zu seinem Lebensende nicht den Glauben von seinem eigenen Sohn, der ein Gesandter und Prophet war, angenommen hat. Und das ist ein Beispiel dafür, dass man seinem eigenen dass man seinen eigenen Vater und seine eigene Mutter nicht mag, wenn sie ungläubig sind. Was man ihnen gegenüber macht, man gibt ihnen ihre Rechte, die sie verdienen und die Allah subhanahu wa ta'ala ihnen gegeben hat, zugeschrieben hat. Und man mag an ihnen das, was man natürlicherweise an ihnen mag. Man mag das an ihnen, was man natürlicherweise an ihnen mag. Aber man mag sie für ihren Unglauben nicht. Und hier sagt Allah subhanahu wa ta'ala, sag, ob ihr verbergt, was in euren Brüsten ist oder es offenlegt. Worauf weist es offensichtlich hin? Der Vers vorhin weist offensichtlich darauf hin, dass es hier um Al-Wala und Al-Bara geht. Das heißt, ob ihr verbergt, dass ihr in euren Brüsten Zuneigung empfindet gegenüber den Ungläubigen oder nicht, Allah subhanahu wa ta'ala weiß es. Denn Al-Wala und Al-Bara, die Umsetzung davon beginnt zunächst einmal im Herzen. Die Umsetzung davon beginnt zunächst einmal im Herzen. Und da ist sie am allerwichtigsten. Denn wenn sie im Herzen nicht vorhanden ist, kommt stattdessen der Unglaube. Es geht im Herzen, muss entweder Glaube oder Unglaube sein. Geht nicht beides. Und dann zeigt sich das, was man im Herzen hat, in den eigenen Taten natürlich und dem, was man sagt. Ist ja selbstverständlich. Also egal, ob ihr es verbergt und was in euren Brüsten ist oder es offenlegt, Allah weiß es, subhanahu wa ta'ala. Er weiß nicht nur das, sondern er weiß, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, subhanahu wa ta'ala. Also wer nicht einmal das, wer das bezweifelt, so weiß Allah subhanahu wa ta'ala noch viel, viel mehr als das. Und Allah hat zu allem die Macht, subhanahu wa ta'ala. Und auch diese Aussage, wallahu ala kulli shay'in qadir, bedeutet eben, Allah subhanahu wa ta'ala kann alles. Er kann alles, einfach, fertig. Und worauf weist es, und dieser Vers kommt sehr oft vor im Koran, aber worauf weist er hier am Ende hin? Er weist darauf hin, Allah weiß am besten Bescheid, dass er eben das offenlegen kann, was in den Herzen ist. Denn er hat es ja vorher gesagt, dass er weiß, was in unseren Herzen ist. Und egal, ob wir es offenlegen oder nicht, Allah weiß es. Und er sagt am Ende, und Allah hat zu allem die Macht, er hat also am Tag der Erwachung die Macht dazu, dass er das offenlegt, was in unseren Herzen verborgen ist. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala im 30. Vers von Surat Al-Imran, an dem Tag wird jede Seele das, was sie an Gutem getan hat, bereit finden. Und von dem, was sie an Bösem getan hat, hätte sie gern, wenn zwischen ihr und ihm ein weiter Abstand wäre. Und Allah mahnt euch zur Vorsicht vor sich selbst. Allah ist gnädig zu den Menschen. Allah sagt, an dem Tag wird jede Seele, oder gedenke den Tag, an dem jede Seele, so könnte man auch lesen und verstehen, gedenke den Tag, an dem jede Seele das, was sie an Gutem getan hat, bereit finden wird. Und was ist gut und was ist schlecht? Gut ist alles, was uns Allah subhanahu wa ta'ala näher bringt. Und schlecht und böse ist alles, was uns von Allah subhanahu wa ta'ala weit entfernt. Also wir werden unsere eigenen Taten vorfinden, wie Allahu a'lam. Allah weiß am besten Bescheid, wie. Wir werden unsere eigenen Taten vorfinden und unsere eigenen Taten werden gewogen werden. So ist es uns berichtet worden. Und von dem, was sie an Bösen getan hat, hat die Seele, hätte sie gern, wenn zwischen ihr und ihm ein weiter Abstand wäre. Diesen Vers ist jetzt hier in der Übersetzung zweigeteilt, oder diese zwei Sätze sind hier in dieser Übersetzung zwei Sätze. Man könnte auch im Arabischen einen Satz draus machen. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا. Man könnte auch so übersetzen, an dem Tag wird jede Seele das, was sie an Gutem getan hat, bereit finden, und von dem, was sie an Bösem getan hat, hätte sie gern, wenn zwischen ihr und ihm ein weiter Abstand wäre. Also man kann daraus einen Satz machen oder zwei Sätze daraus machen, beides ist richtig. Und deswegen kann man auch beim Koran lesen stehen bleiben und sagen, يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا. Oder du könntest es auch so übersetzen. Am Tag, an dem jede Seele das, was sie an Gutem getan hat, bereit finden wird. Punkt, Punkt, Punkt. Gedankenstrich. Denkt euch den Rest selbst, was an diesem Tag geschehen wird. Und von dem, was sie an Bösem getan hat, hätte sie gern, wird zwischen ihr und ihm ein weiter Abstand wäre. Möge Allah subhanahu wa ta'ala es gar nicht so weit kommen lassen, dass wir böse Taten tun. Aber wir tun es. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Sünden vergeben. Und wie schwer auch immer es sein mag, eine Sünde in diesem Leben zu hinterlassen, so wird es am Tag der Auferstehung noch viel schwieriger sein, dieser Sünde zu entkommen. Weil man dieser Sünde nicht entkommen kann, es sei denn, Allah vergibt einem. Und deswegen gibt es auch den Dua des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayaya kama ba'adta bayna al-mashriqi wal-maghrib. Oh Allah, entferne oder mache die Entfernung zwischen mir und meinen Sünden so groß wie die Entfernung zwischen dem Westen und dem Osten. Oder dem Osten und dem Westen. So groß zwischen dem Osten und dem Westen. Und das ist unendlich groß. Ja. Das kann man nicht, man kann nicht sagen, der Osten und Westen. Das ist hat keine Grenzen. Und Allah mahnt euch zur Vorsicht vor sich selbst, subhanahu wa ta'ala. Das ist noch einmal zur Betonung. Wie gesagt, das ist eine gewaltige Betonung, dass Allah uns warnt nicht vor seiner Strafe, sondern vor ihm selbst, subhanahu wa ta'ala. Allah ist gnädig zu den Menschen. Unter anderem dadurch, dass er uns warnt vor sich selbst, subhanahu wa ta'ala. Und die Gläubigen, sie freuen sich auf Allah, subhanahu wa ta'ala, im Gegensatz zu den ungläubigen Menschen. Und in diesem Vers hat Allah subhanahu wa ta'ala den Tag der Auferstehung angesprochen. Und ich erinnere noch einmal daran, dass unter anderem besonders die Christen angesprochen sind, die auch an den Tag der Auferstehung glauben. Und die auch wissen, dass sie, dass ihre Taten gewogen werden, egal was sie an Gutem und Schlechten getan haben. Also wenn sie nicht an diesen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam glauben wollen, brauchen sie nicht. Aber sie wissen, dass ein Tag kommen wird, an dem mit ihnen abgerechnet wird. Und deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala erinnert sie an eine Sache, an die sie selbst glauben. Insofern sind die Verse sehr angebracht, an dieser Stelle zu erwähnen. Okay, die Christen, sie sagen, wir lieben Allah. Und wenn ich sage, wenn ich das so sage, meine ich es genauso. Denn die Christen, sie glauben auch an Allah, subhanahu wa ta'ala. Und die Christen reden auch von Allah. Im Gegensatz zu also manchen unwissenden Köpfen, also manche Christen, besonders natürlich in nicht-arabischen Ländern, sie denken, Allah ist ein Name für den muslimischen Gott. Sie denken, Allah ist ein Name für den muslimischen Gott. Dabei Allah ist kein Name für den muslimischen Gott, sondern Allah ist ein Name für den Gott aller Menschen. Und die arabischen Christen und die arabischen Juden, alle benutzen den Namen Allah für Gott. Alle. Insofern, manche von ihnen sagen, Allah ist nicht unser Gott, wal'iyadhu billah. Das heißt, sie beschuldigen ihre eigenen Anhänger des Unglaubens. Und in jeder arabischen Sprache wird Allah für den einen wahren Gott verwendet. Und nicht nur arabischen, sondern auch in anderen Sprachen. Denn wir uns auch überliefert worden, dass Isa a.s. in seiner aramäischen Sprache auch den Begriff Allah verwendet hat. Und vielleicht hat er ihn anders ausgesprochen, aber hat auch den Begriff Allah verwendet. Und auch im Hebräischen, all dieser Begriff ist überall der gleiche. Der Name Allah für den einen wahren Gott ist überall der gleiche. Und sie sagen, wir lieben Allah, indem wir was tun, indem wir Jesus anbeten, sagen sie. Sie sagen, wir lieben Allah, indem wir seinen Sohn anbeten. Daraufhin sagt unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, unter Anordnung von Allah, subhanahu wa ta'ala, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir. Wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir. Und um dies kurz zu fassen, jemand, der behauptet, er liebt und handelt nicht danach, er lügt. Jemand, der behauptet, er liebt Allah und er folgt Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht, in dem, was der Prophet gesagt hat, er lügt. Also der Beweis für die Liebe Allahs gegenüber und die Liebe von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gegenüber ist, dass man das tut, was sie von einem verlangen, dass man gehorsam ihnen gegenüber ist. Und zu den Früchten der Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala und des Glaubens gehört, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Er sagte, ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ. Er sagte, es gibt drei Dinge, wer sie verinnerlicht oder wer sie inne hat, er wird den süßen Geschmack des Glaubens wiederfinden oder finden. أَنْ يَكُونَ اللَّهَ أَوْ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا. Dass man Allah und seinen Gesandten lieber hat als jeden anderen. Dass man Allah und seinen Gesandten lieber hat als jeden anderen. وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. Und dass man einen Menschen, wenn man ihn liebt, dass man ihn nur liebt für Allah. Und das kommen wir wieder zurück zum Thema Al-Wala und Al-Bara. Man liebt jemanden für Allah und man verabscheut jemanden für Allah. Das ist Teil des vollkommenen Glaubens. وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ. Und dass man in dem Maße verabscheut, vom Glauben zum Unglauben wieder auszutreten, wie man es auch verabscheuen würde, dass Allah einen in die Hölle wirft. Man das genauso verabscheut. Und dieser Hadith ist bei allen sechs Büchern, außer bei Abu Dawud, rahimahullah. Tayyib. Allah sagt, sag, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, so liebt euch Allah. Und auf Arabisch hier, also قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللَّهُ. Dieser grammatikalische Fall يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ bedeutet, oder für uns bedeutet für uns, wenn wir Allah lieben, dann sofort Allah wird uns lieben. Oder wenn wir dem Gesandten sallallahu alaihi wa sallam folgen, sofort Allah wird uns automatisch lieben. Brauchen wir uns keine Gedanken machen, weil manche Leute fragen, was ist ein Beweis dafür, dass Allah mich liebt? Den Beweis hast du hier in diesem 31. Vers von Surat Al-Imran. Wenn du dich auf der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam befindest und das tust, was er verlangt und das unterlasst, was er verlangt hat, dass man es unterlassen soll und nicht immer fragst, das Pflicht oder Sunna und so weiter und so fort, es sei denn um des Wissens willen, sondern dass du es immer umsetzt, egal ob es Pflicht ist oder nicht, dann befindest du dich auf der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam und dann weißt du mit Gewissheit, dass Allah dich liebt, denn Allah spricht immer die Wahrheit und er hat gesagt, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir. So liebt Allah euch und nicht nur das, sondern vergibt euch auch noch eure Sünden und vergibt euch eure Sünden. Subhanahu wa ta'ala. Allah ist allvergebend und barmherzig. Zu den Früchten, die sich ergeben oder die dadurch wachsen, dass man Allah subhanahu wa ta'ala liebt, ist eine gewaltige Sache. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَى جِبْرِيلَ فَقَالَ Wenn Allah subhanahu wa ta'ala einen Diener liebt, dann ruft er Jibril und sagt zu ihm, إِنِّي أُحِبُّ فَلَانًا فَأَحِبَّهُ Ich liebe den so und so, deswegen liebe ihn du auch. Allah sagt zu Jibril, ich liebe den so und so, deswegen liebe du ihn auch. فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلَ Daraufhin liebt ihn Jibril. Und das ist die vollkommene Ergebenheit. Das ist die vollkommene Ergebenheit. Wir lieben den, den Allah liebt. ثُمَّ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ فَيَقُولْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فَلَانًا فَأَحِبُّهُ Dann Jibril a.s. wird im Himmel ausrufen und sagen, wahrlich Allah liebt die Person so und so. Deswegen liebt ihn auch. فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ Dann lieben ihn die Himmelsbewohner, die Himmelbewohner. وقال ثم يوضع له القبول في الأرض und dann nicht nur das, dass die Menschen ihn lieben, nicht nur das, dass die Himmelbewohner ihn lieben, sondern auch die Menschen auf dieser Erde werden ihn mögen und sie werden von ihm akzeptieren, wenn er was sagt, sie werden ihm zuhören und sie werden annehmen, was er sagt und natürlich gemeint die Gläubigen von ihnen, die Gläubigen weniger. Na'am. Und das ist natürlich eine gewaltige Ni'ma von Allah subhanahu wa ta'ala für den, die er liebt. Sag gehorcht Allah und dem Gesandten. Na, also noch als Hinweis darauf, liebe Geschwister, also wenn jemand diesen Vers liest, gehorcht Allah und dem Gesandten. Doch wenn sie sich abkehren, so liebt Allah die Ungläubigen nicht. Das Abkehren von Allah und dem Gesandten ist auf viele Stufen. Also man kann sich vollkommen von Allah und seinem Gesandten abkehren, dann ist man ungläubig. Man kann sich teilweise abkehren, dann ist man ein Frevler und so weiter und so fort. Und jemand, der behauptet und sagt, ich liebe den Propheten, ich mag ihn und so weiter und so fort, und dann erfindet er neue Gottesdienste, um Allah sich irgendwie zu nähern, das widerspricht sich, denn wenn du den Propheten liebst, dann folgst du dem, was der Prophet gemacht hat. Egal was. Er schaut im Gebet auf die Stelle, wo er die Niederwerfung ist. Wir schauen auf die Stelle. Was ist das? Warum macht man das? Nur aus Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und aus Gehorsamkeit Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber. Denn wir lieben Muhammad sallallahu alaihi wasallam nur und ausschließlich nur, weil er der Gesandte Allahs ist. Und nicht, weil er von Bani Hashim ist oder weil er aus Arabien kommt oder ähnliches. Sondern nur, weil er der Gesandte Gottes ist und der Auserwählte Allahs ist und der Letzte aller Gesandten ist. Deswegen lieben wir ihn. Und bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass wir am Tag der Auferstehung zu denjenigen gehören werden, die in seiner Nachbarschaft sich aufhalten dürfen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der dazu imstande ist. Und er ist derjenige, den wir darum bitten. Und nur als Hinweis zu guter Letzt, hier ist die Aufforderung, dass man sich zu halten hat an den Koran und die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und außer diesen beiden Quellen gibt es keine dritte Quelle. Alle anderen Quellen der Religion, also wenn die Gelehrten sprechen von Ijma' oder sprechen von Istihsan oder was auch immer, dann all dies ist abgeleitet von diesen Quellen. All dies ist abgeleitet von diesen Quellen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns von Ijma' auf Ijma' hingewiesen. Und Allah subhanahu wa ta'ala auch im Koran. Und Qiyas, all dies gibt es im Koran, im Hadith, das ist abgeleitet von diesen Quellen. Die ursprünglichen Quellen sind genau zwei, das ist der Koran und die Sunnah. Und insofern ist, wie Malik rahimahullah gesagt hat, von jedem Menschen, oder sinngemäß, jedem Menschen darf man widersprechen. Außer dem Bewohner dieses Grabes, und er zeigte auf das Grab des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Jeder Mensch, auch einem Gelehrten darf man widersprechen. Aber vorsichtig, wenn der Gelehrte belegt mit der Aussage Allahs oder der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, was ja auch normal der Fall ist, dann ist es so, als hätte Allah es gesagt. Oder der Prophet es gesagt, wenn er klare Beweise hat. Und dann sei man davor gewarnt, dass man da widerspricht. Davor sei man gewarnt, dass man da widerspricht. Ansonsten gibt es absolute Gehorsamkeit nur Allah gegenüber und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegenüber. Allah weiß am besten Bescheid. Wa sallallahu wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira. Aber zu guter Letzt noch gibt es zwei schöne Hadithe, die auf die Gehorsamkeit hinweisen, auf die Vorzüglichkeit hinweisen, wenn man Allah und seinem Gesandten gehorcht. Und zwar in Al-Bukhari und bei Muslim hat uns Abu Musa Al-Ash'ari rahimahullah oder radiyallahu anhu überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam uns Folgendes mitgeteilt. Er sagte, O mein Volk, das Gleichnis oder das mein Gleichnis und euer Gleichnis ist wie folgendes. Wie jemand, der zu seinem Volk kommt und sie warnt und zu ihnen sagt, zieht los aus dieser Stadt, wenn ihr nicht loszieht, ich habe eine Armee gesehen, sie kommt zu euch jetzt. Also es gibt eine Armee, sie bewegt sich auf euch zu. Verlasst diese Stadt, dann werdet ihr gerettet sein. Wenn nicht, werdet ihr zugrunde gehen. Und der Prophet drückt es so aus, ja, qawmi inni ra'aytul jaysha bi'ayni. Als würde er zu seinem Volk sagen, oh mein Volk, ich habe die Armee mit eigenen Augen gesehen. Wa inni ana an-nadhir al-uryan. Und ich bin der nackte Warner. Und dieser Ausdruck der nackte Warner, heißt es in der Erklärung des Hadithes, ist gemeint im übertragenen Sinne wie jemand, der, wenn er von Weitem andere Leute rufen wollte und Aufmerksamkeit erwecken wollte, wie könnte er das machen? Ich meine, durch seine Hand und so sehen sie teilweise. Aber er würde Teil seiner Kleidung ausziehen und mit ihnen dann wedeln, damit sie noch mehr deutlicher sehen. Und stellt euch vor, jemand, der warnt die anderen vor ihrem Tod, der zieht alles aus, hauptsache sie sehen ihn, damit sie noch mehr gewarnt werden. Das ist gemeint im übertragenen Sinne. فالنجاء النجاء. Also, sucht nach der Rettung. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا. Dann ein Teil dieses Volkes hat ihm gehorcht und sie sind dann bei Nacht langsam losgezogen. فنجوا, und dann sind sie errettet worden. وكذبت طائفة oder وكذبت طائفة منهم, und ein anderer Teil dieses Volkes hat geleugnet. فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. Und der andere Teil des Volkes, das geleugnet hat oder gelogen hat, ist da geblieben und dann kam die Armee und hat sie überrannt und sie vernichtet. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. Dies ist das Gleichnis wie jemand, der mir gehorcht und dem folgt, womit ich entsandt worden bin, und jemand, der mir gegenüber ungehorsam ist und mich der Lüge bezichtigt oder dem, was ich entsandt worden bin, der Lüge bezichtigt. Und ebenso sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem anderen Hadith, der uns allen bekannt ist, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Er sagte, meine gesamte Umma wird ins Paradies eingehen. Illa man aba, er sagte, außer demjenigen, der sich weigert. Und dann sagten die Gefährten zu ihm, o Gesandter Allahs, und wer wird sich denn weigern? Und dann sagte er, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Wer mir gehorcht, geht ins Paradies, und wer mir ungehorsam gegenüber ist, der hat sich geweigert. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denjenigen machen, die Allah und seinem Gesandten gegenüber gehorsam sind. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.